Von den Wohltaten, fünftes Buch, 12-16. 12. Kommt dir nun noch als grundlos vor, was ich im Anfange dieses Buches behauptete? Du sagst, ich halte mich bei meiner Untersuchung gar nicht an das Wesentliche, ja, in der besten Meinung tue ich etwas ganz Vergebliches. Warte nur. Noch mit mehr Grund wirst du das sagen, wenn ich dich nun erst vollends in dieses neue Gewirre hineinführe, wobei, wenn du dich herausgemacht hast, erst weiter nichts geschehen ist, als dass du Schwierigkeiten entgangen bist, in die du dich gar nicht einzulassen gebraucht hättest. Was hat man denn davon, wenn man mit Mühe und Arbeit Knoten löst, die man nur selbst geknüpft hat, um sie zu lösen? Allein so wie man bisweilen etwas zur Unterhaltung und zum Scherze so zusammenbindet, dass die Auflösung, wenn man's nicht versteht, Schwierigkeit hat, während der, welcher die Verwicklung machte, die Sache ohne weiteres auseinanderbringt, weil er die Zusammenfügungen kennt und das, was dabei aufhält. Und so, wie das dann doch etwas Angenehmes hat, indem es den Scharfsinn und die Aufmerksamkeit reizt, ebenso lässt das, was wie spitzfindig und verfänglich aussieht, den Geist nicht in Sicherheit und Trägheit verfallen. Und man muß demselben bald ein Feld eröffnen, wo er sich umtummle, bald ihn auf dunkle und holperige Pfade führen, durch die er sich durchwinden und sich mit Anstrengung eine Bahn brechen möge. Man stellt die Behauptung auf, es gebe keinen Undankbaren. Da schließt man folgendermaßen: Wohltat ist etwas, das nützt. Nützen kann man einem schlechten Menschen auf keinen Fall, wie ihr Stoiker nämlich saget. Daher empfängt ein schlechter Mensch keine Wohltat, folglich ist er auch nicht undankbar. Ferner ist Wohltat etwas Edles und Löbliches. Für einen Schlechten lässt sich etwas Edles und Löbliches gar nicht denken, folglich auch eine Wohltat nicht. Und wenn er solche nicht empfangen kann, so ist er auch nicht gehalten, sie zu erstatten, und deshalb wird er nicht undankbar. Dazu kommt eure Behauptung, ein tugendhafter Mann handelt durchaus recht. Wenn er durchaus recht handelt, kann er nicht undankbar sein. Der Tugendhafte erstattet Wohltaten, ein Schlechter empfängt keine. Wenn dem so ist, so gibt es keinen Tugendhaften und keinen Schlechten, der undankbar wäre. Folglich gibt es in aller Welt keinen Undankbaren. Allein daran ist nichts. Es gibt freilich bei uns nur ein Gut, das Edle. Das kann dem Schlechten nicht zuteil werden. Er würde ja aufhören, schlecht zu sein, wenn die Tugend bei ihm Zugang fände. Solange er aber schlecht ist, kann ihm niemand eine Wohltat erweisen, weil Gutes und Schlechtes unvereinbare Gegensätze sind. Deshalb nützt ihm niemand, weil er, was an ihn kommt, durch verkehrte Anwendung sich zum Verderben macht. Gleichwie ein krankhafter, verdorbener Magen, der Galle sammelt, jeder Speise, die er aufnimmt, eine andere Natur gibt und jegliches Nahrungsmittel ihm Schmerz verursacht, so macht ein verblendetes Gemüt du magst darein legen, was du willst, alles zu einer Last für sich, zu einem Verderben und zu einer Quelle von Unheil. Daher wogt und schwankt es bei den glücklichsten und begütertsten am meisten, und sie finden sich um so weniger zurechte, je größer die Masse ist, die ihnen zukommt und sie in Unruhe bringt. Deshalb kann den Schlechten nichts zuteil werden, das ihnen heilsam wäre, ja nichts, das ihnen nicht schadete. Denn was ihnen wird, das muß ihre Natur annehmen, und mag es äußerlich auch herrlich sein, und möchte es, wenn es an einen bessern käme, auch Nutzen bringen, ihnen ist es Gift. Aus demselben Grunde können sie auch keine Wohltat geben, weil niemand geben kann, was er nicht hat. Hier fehlt es an dem Willen, wohl zu tun. 13. Allein, unerachtet dem so ist, so kann doch der Schlechte etwas empfangen, das einer Wohltat ähnlich ist. Und wenn er das nicht erstattet, so ist er undankbar. Es gibt Güter der Seele, Güter des Körpers, Güter des Glücks. Jene, die Güter der Seele, bleiben ferne von einem Toren und Schlechten, von dem Letztern ist er nicht ausgeschlossen, die kann er sowohl empfangen als auch erstatten, und wenn er sie nicht erstattet, so ist er undankbar. Und das ist nicht nur nach unserm System so. Auch die Peripatetiker, welche die Grenzen menschlicher Glückseligkeit nicht so enge ziehen, behaupten, nur ganz unbedeutende Wohltaten können schlechten Menschen zukommen. Wer aber diese nicht erstattet, ist undankbar. Wir nehmen nun eben einmal nicht an, dass etwas eine Wohltat sei, wenn es nicht die Seele zu veredeln imstande ist, dass es vorteilhaft und wünschenswert sein möge, leugnen wir nicht. Dergleichen kann auch einem tugendhaften Mann ein Schlechter geben und ebenso von einem Tugendhaften empfangen, zum Beispiel Geld, Kleidung, Ehrenstellen und das Leben. Und wenn er dafür nicht vergilt, mag er immerhin ein Undankbarer heißen. Aber mit welchem Grunde willst du einen undankbar nennen, wenn er das nicht erstattet, wovon du behauptest, es sei keine Wohltat? Manches, wenn es schon nicht richtig ist, wird doch der Ähnlichkeit wegen unter einem und demselben Worte begriffen. So reden wir von Büchsen, eigentlich und ursprünglich aus Buchsbaumholz verfertigt, auch aus Silber und aus Gold gemacht. So nennt man unwissenschaftlich einen Menschen, wenn er auch nicht durchaus unwissend, sondern nur nicht zu den höheren Wissenschaften gekommen ist. So sagt man, wenn man einen schlecht gekleideten und zerlumpten Menschen gesehen hat, man habe ihn nackt und bloß getroffen. Wohltaten sind jenes freilich nicht, aber es sieht doch aus wie Wohltaten, in demselben Verhältnisse nun, als das so etwas ist wie Wohltaten, so sind solche Leute so etwas wie Undankbare, nicht wirklich Undankbare. Richtig ist's nicht, denn Wohltaten nennt man ja jenes, mag man's geben oder empfangen. so ist auch, wer etwas irrig hinnimmt, als wäre es eine wirkliche Wohltat, ebenso ein Undankbarer, als derjenige ein Giftmischer ist, der nur einen Schlaftrunk bereitet hat, während er Gift zu bereiten glaubte. 14. Noch weiter treibt es Kleanthes. Obgleich es keine Wohltat ist, sagt er, was ein schlechter Mensch empfängt, so ist er eben doch undankbar, weil er sie nicht erstattet haben würde, wenn er sie auch empfangen hätte. So kann einer ein Straßenräuber sein, noch ehe er seine Hände mit Raub und Mord befleckt, weil er zum Morde bereits gewaffnet ist und die Absicht hat, zu rauben und zu morden. Verübt und eröffnet wird ein Frevel dadurch, dass man ihn ins Werk setzt. Sein Anfang ist das nicht. War gleich, was er empfing, keine Wohltat, so hatte es doch den Namen. Tempelräuber werden bestraft, wenn schon keine Menschenhand an die Götter reicht. Wie ist es aber möglich, fragt man, dass einer gegen einen schlechten Menschen undankbar sei, wenn von einem Schlechten keine Wohltat erwiesen werden kann? Das ist eben insofern möglich, als man von ihm etwas derart bekommt, was bei denen, die uns nicht verstehen, etwas Gutes ist. Und wenn die Schlechten daran reich sind, so muß man sich auch mit der nämlichen Münze gegen sie dankbar beweisen, und mag es sein, was es will, es ihnen für gut erstatten, wenn man es für gut empfangen hat. Man sagt von einem Manne, er habe Schulden, mag er nun Goldstücke schuldig sein oder gestempeltes Leder, wie es die Lacedämonier hatten, das statt des Geldes ausbezahlt wird. In der Art, als du verbindlich bist, hast du deine Schuld zu entrichten. 15. Was Wohltaten seien, ob dieser hohe, herrliche Name auf so unwürdige und niedrige Dinge angewandt werden dürfe, das geht euch nicht an. Die Erforschung der Wahrheit ist für andere Leute als ihr seid. Begnüget euch immerhin mit dem Scheine der Wahrheit, und wenn ihr einmal etwas edel nennt, mag, was mit dem Namen des Edeln groß tut, noch so erbärmlich sein, dem trachtet nach. Man entgegnet uns weiter, so wie es, wenn man euch hört, keinen Undankbaren gibt, so ist auf der andern Seite jeder Mann undankbar. Denn ihr saget ja, alle Unweisen seien schlecht. Wer aber ein einzig Laster hat, habe alle. Sind nun alle Unweisen auch schlecht, so sind ja alle undankbar. Ist's etwa nicht so? Wird das menschliche Geschlecht nicht von allen Seiten her so gescholten? Ist's nicht die allgemeine Klage, es sei verloren, was man wohlgetan habe, und es finden sich sogar wenige, die ihre Wohltäter nicht mit dem schnödesten Undank lohnen? Und diese Unzufriedenheit darf man nicht etwa nur uns zuschreiben, die wir über Heillosigkeit und Verkehrtheit schreien, wenn etwas hinter unserm Maßstabe des Rechten zurückbleibt. Ei, es schreien wohl alle Philosophenschulen darüber. aus ihrer ganzen Masse hervor ertönet die Stimme der Verdammnis über Völker und Familien. Nicht vor dem Gast ist sicher der Gastfreund, nicht vor dem Eidam der Schwäher, auch selten ist Liebe der Brüder, sind ja der Mann, das Weib zu verderben und diese den Gatten. Jetzt ist's wohl noch ärger. Das Wohltun hat sich in Freveltaten verkehrt und man schont das Blut derer nicht, für die man das Seinige vergießen sollte. Mit Gift und Dolch bezahlt man Wohltaten, sich am Vaterlande selbst vergreifen und es mit seinen eigenen Ehrenämtern drücken, das ist Macht und Hoheit. Niedrig und gedrückt dünkt sich jeder, der nicht den Staat zu seinen Füßen sieht. Heere, die er gegeben hat, werden gegen ihn gerichtet, und in den Volksversammlungen hört man nur gebieterische Stimmen. Fechtet gegen Weib und Kind, kehret eure Waffen gegen Altar und Herd und Penaten. Während ihr nicht einmal zu einem Triumphe, außer auf Geheiß des Senats, die Stadt betreten, während ihr eure siegreichen Heere heimführend nur außerhalb der Mauern vor den Senat gelassen werden solltet, so ziehet jetzt mit Bürger mordend und vom Bruderblute befleckt mit hochwehendem Banner in die Stadt ein. Da verstumme unter dem Schmettern der Kriegstrompeten die Freiheit und das Volk, das die Nationen besiegte und zur Ruhe brachte, nachdem es seine Kriege auswärts geendet und jeden Schrecken gedämpft hat, in seinen eigenen Mauern belagert, erzittern vor seinen Adlern. 16. Undankbar ist Coriolanus. Zu spät und erst, nachdem er einen Frevel zu bereuen hat, zur Liebe gegen Mutter und Vaterland umgestimmt. Wohl hat er die Waffen niedergelegt, aber erst, da er mitten darin war, das Vaterland zu morden. Undankbar ist Catilina. Es ist ihm nicht genug, die Vaterstadt einzunehmen. Er mußte Zerstörungen anrichten, er mußte sie mit allobrogischen Kohorten überziehen, und ein über die Alpen her geholter Römerfeind mußte seinen alten und angeborenen Haß an ihr sättigen und römische Feldherrn das längst schuldige Totenopfer für die gallischen Gräber bezahlen. Undankbar ist Gaius Marius, der vom gemeinen Soldaten bis zum Konsulat emporstieg, der erst eben so viele Römer hinmorden will, als er einst Zimbern erschlug und zum Würgen und Niedermetzeln der Mitbürger das Signal nicht nur geben, sondern selbst werden mußte, bis er es fühlen konnte, daß sein Schicksal sich gewendet und er sein früheres Glück, seine frühere Größe wieder gewonnen habe. Undankbar ist Lucius Sulla, der für das Vaterland härtere Mittel anwandte, als die Gefahr erforderte, der, nachdem er vom Schlosse Praeneste bis ans collinische Tor durch Menschenblut geschritten war, neues Gefecht, neues Gemetzel in der Stadt anrichtete. Zwei Legionen, wie grausam, noch nach dem Sieg und, wie niederträchtig, nach seinem Pardon in einen Winkel zusammengedrängt und zusammengehauen und die Proskription ausgesonnen hat, so daß, o allmächtige Götter, ein Mensch, der einen Bürger von Rom mordete, Straflosigkeit und Geldlohn, ja, beinahe die Bürgerkrone erlangen konnte. Undankbar ist Gnaeus Pompeius, der für ein dreimalig Konsulat, für einen dreifachen Triumph, für so zahlreiche Würden, die er größtenteils noch vor dem gesetzlichen Alter empfangen hatte, der Republik das zum Danke brachte, dass er noch andere veranlasste, nach ihrem Besitze zu streben, als würde seine Macht dadurch minder verhaßt, dass er mehreren gestattete, was keinem hätte gestattet sein sollen. Dadurch, dass er außerordentliche Befehlshaberstellen sich zueignete, dass er Provinzen austeilte, um für sich wählen zu können, dass er sich mit einem Dritten in die Republik also teilte, dass für seine Partei doch zwei Teile blieben, hat er das römische Volk auf einen Punkt gebracht, auf welchem der Verlust der Freiheit Wohltat und Rettung für dasselbe war. Undankbar war auch des Pompeius Feind und Überwinder Cäsar, der von Gallien und Germanien den Krieg nach Rom verpflanzte, jener Pöbelschmeichler und Mann des Volkes, der sein Lager auf dem Circus Flaminius aufschlug, nicht einmal so weit entfernt, als das des Borsenna gewesen war. Zwar übte er das Recht und die Grausamkeit des Siegers nicht unbeschränkt aus und hielt, was er zu sagen pflegte. Er tötete keinen Unbewaffneten. Aber was will das heißen? Die andern haben einen blutigern Gebrauch von den Waffen gemacht. Aber sie haben doch satt bekommen und sie am Ende niedergelegt. Er hat das Schwert rasch in die Scheide gesteckt. Weggelegt hat er's nie. Undankbar war es von Antonius, dass er erklärte, es sei seinem ermordeten Diktator Cäsar nicht Unrecht geschehen, ließ er denn nicht den Mördern desselben Provinzen und Feldherrnstellen zukommen? Und bestimmte er nicht, dass durch Proskriptionen Einfälle und Kriege zerschlagene Vaterland nach so vielem Unheile noch zu etwas Schlimmeren als zu einem römischen Königtum, so daß der Staat, der den Achäern, Rhodiern und so mancher berühmten Stadt ihre vollen Rechte und unangefochtene Freiheit geschenkt hatte, selbst an entmannte Tribut bezahlen sollte.